je, je. Ach, ach, ach. Nee, danke, das hält ja nur auf. Aber wissen Sie, ich wollte durch mein Erscheinen gar nicht erst hier kommen, weil ich so scheu von Hause aus bin, nicht? Aber der Chef des Hauses meinte auch, Mensch, Heinz, komm, wirf alles von dir, was dich host. Was dich hemmt. Hemmt, hat er gesagt. Hemmt. Ja. Nein, nein, ich wusste, irgend so ein Kleidungsstück war es, nicht? Also, und jetzt stehe ich hier Cognac, ne? Rum, jetzt stehe ich hier rum. Mit einem Schlückchen Dornkart im Blut. Mit höchstens einem doppelten. Dodo genannt. Eisgekühlt, heiß geliebt. Dodo, der ihm die Urangst nimmt, auf der Bühne zu versagen. Zuzutrauen ist Heinz Erhardt, dem überaus beliebten Humoristen, dem apostrophierten Botschafter der guten Laune, manches, nur kein Lampenfieber. Doch seine Freunde hinter der Bühne wissen davon. Sie bringen ihm zur 500. Vorstellung seines Programms, das hat man nun davon, einen Korb auf die Bühne, gefüllt mit 500 Dornkartfläschchen. Erhardt verteidigt jedes einzelne, ist nicht zu bewegen, auch nur eines davon zu spendieren. Er steht auf der Bühne, wie gesagt, rum. Aber alleine wie er da unbeholfen rumsteht, löst Lachsalven und Beifallsstürme aus. Der gemütliche Dicke mit der Hornbrille stellt sich möglichst dicht vor sein Publikum, blickt treuherzig, lächelt verschmitzt oder verlegen und präsentiert Erhardtschen Wortsalat in einer Weise, die nur er beherrscht. Erlesene Albernheiten, weise Torheiten, eine Mischung aus Scheinheiligkeit, Schleue, Blödelei und Bluff. Es war vor etlichen Tagen, übergestern, da saß also dieser Abend. Vormorgen, vor heute, also da, nicht? Da saß ich in dem Café hier gegenüber, nicht? Ich bestellte mir zwei Goetheglatzen, zwei Schillerlocken und ja, ich wollte eigentlich einen Sturmsack essen, nicht? Aber Windbeutel. Auf dem saß schon einer, nicht? Und wie ich da so saß und aß und aß und saß, oben aß ich. Da plötzlich so ganz stinkeling pief, instinktiv, also da gucke ich da zur Tür, nicht? Und was sehe ich da? Gar nichts. Nee, die Tür war auf der Seite, ja. April. Und da stürzt, wie von der Tarantella gestochen, wie von der Tante Ella gestochen, da stürzt ein Vollbart auf mich los. Mit dem Herrn dran. Der hat so einen Schirm, der Knirps, und nimmt ihn, haut immer auf meinen Kopf. Ja. Das machte mich stutzig. Nachdem ich 6-mal gestutzt hatte, sprach ich zu mir also. Herr Erhardt, sagte ich. Nee, gar nicht. Heinz, sagte ich. Ich sag ja du zu mir. Heinz, sagte ich, was mag das da oben denn wohl sein? Und nachher, auch viel nachherer, da kam ich dahinter, der hatte mich verwechselt. Ja. Mit Molotow. Heinz Erhardt 1956 in einer öffentlichen Veranstaltung des Hessischen Rundfunks in Bebra. Längst wird er da umworben als Zugnummer bunter Unterhaltungsprogramme. Er ist 47 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seines lang anhaltenden Erfolgs. Was sich senkt, ist sein Scheitel. Der nähert sich unaufhaltsam seinem rechten Ohr. Selbst sorgsame Linienführung des dem nachgebenden Scheitel abgerungenen haarigen Restbestandes vermag die Kopfhaut nicht mehr zu verbergen. Ein Windzug genügt und schon sitzt ihm der Schalk im Nacken. Ich trage mein Haar heute offen. Ja, schön, schön, bitte, bitte. Also gut, gut, wir wollen über ausgefallene Dinge nicht sprechen. Also. Von mehr Ausgefallenem kann bei ihm auch keine Rede sein. Erhard trägt biedere Anzüge, mittel- oder dunkelblaue. Der Anzug ist von einem holländischen Maßschneider, Van der Stange. Öfter als deren Farben wechselt er die Größen. 1954 sind 100 Kilogramm zu verhüllen. Körperliche Fülle liegt im Trend der Wirtschaftswunderzeit nach überstandenen Hungerjahren. Ich trage außerdem auch eine Brille, auch nachts, dann sehe ich besser, was ich träume. Das Beste gegen Kurzsichtigkeit sind ja gelbe Rüben. Gelbe Rüben, das sieht man an den Hasen, nicht? Die Hasen, die essen nur gelbe Rüben. Und wann sieht man schon mal einen Hasen mit einer Brille? Gelbe Rüben, da trägt er doch lieber Brille. Eine besonders wuchtige, dunkle, strenge Hornbrille sogar. Ein seltsamer Kontrast zu seinem rundlich-freundlichen Schmunzelgrübchengesicht. Nun, man trägt in der Zeit eben solche Brillen. Das ist normal. So herrlich normal, wie der Mann vom Scheitel bis zur Sohle ist. Ein Bürger und nichts weiter, der als Grotesk-Komiker auf der Bühne lauter Abnormes von sich gibt. Darin besteht der Reiz. Ich habe zu Hause einen Hund, der bellt, und ich habe einen Papagei, der kann sprechen, und eine Eule. Eine Eule, Eule. Wieder ein Schelm heute. Ja, also eine Eule. Eine Eule, die kann nachts gucken, nicht? Und das ist ziemlich wesentlich. Also wenn jetzt nachts ein Einbrecher hineinströmt, dann sieht die Eule den. Und dann weckt sie den Papagei und der sagt dem Hund, dass er jetzt bellen muss. Alle Frauen, die mit 1013 ausgestattet durch das Weichbild unserer Stadtlust wandeln, die habe ich nicht lieb, denn die sind nicht mein Typ. Ich brauch sowas Besonderes fürs Gemüt. Zum Beispiel Fräulein Mabel, die durch wenig Schönheit ausgezeichnet still und unbemerkt durchs Leben schreitet, ist mir nicht einerlei. Und weil sie mir stets treu, drum widme ich ihr dieses schöne Lied. Jetzt geht's los. Kennen Sie denn schon das Fräulein Mabel? Hm? Würden Sie sie sehen, würd's Ihnen able. Beine hat sie krumm, so wie ein Säbel. Meine süße kleine Freundin, Fräulein Mabel. Kennen Sie denn schon das Fräulein Mabel? Hä? Immer nimmt sie's Messer statt der Gabel. Trotzdem habe ich für sie ein Fable. Für die süße kleine Freundin, Fräulein Mabel. Heinz Erhards legendäres Fräulein Mabel. Mit diesem selbstverfassten Chanson glückt ihm 1938 im Breslauer Varieté Kaiserkrone der erste große Bühnenerfolg, zum Entsetzen seines Vaters, dem Theaterkapellmeister Gustav Erhard. Immerhin hatte er in eine seriöse Musikausbildung seines Sohnes investiert. Mein Vater war sehr reich, der hatte zwei Villen, einen guten und einen bösen. Und der ging sehr oft aus, wie unser Ofen. Und wie gesagt, also ich lag also zu Hause rum, nicht? Ich lag so vor mich hin, auf dem Laken lagte ich selters, so da lag ich da und dachte an fast nichts Gutes, nicht? Und plötzlich, ich sehe schief, da öffnet sich die Tür und eine wunderschöne Fee kommt hinein. Und, also die hatte ein faltenreiches Gewand, ein eben solches Gesicht. Die klopfte mir auf den Magen und fragte mich, Na, Kleiner, was willst du denn mal werden? Ich sagte im Hinblick auf mein etwas feuchtes Laken, sagte ich auch, liebe Tante, vor allem möchte ich gern Dichter werden. Gleich zweimal kommt er zur Welt, sagt Heinz Erhardt. Am 9. Februar nach russischer und am 20. Februar nach deutscher Zeitrechnung. Unstrittig ist das Jahr 1909, umstritten von Russen und Deutschen dafür seine Geburtsstadt Riga. 1909 ist sie Hauptstadt der russischen Provinz Lettland und wird von Zar Nikolaus II. Regiert. Riga, auch genannt Paris des Ostens. Die Baltendeutschen leben hier in der Minderheit, bestimmen aber in jener Zeit das kulturelle Leben der Stadt. Heinz Erhardt wächst dreisprachig auf. Er spricht Deutsch, Lettisch und Russisch, je nachdem, wer ihn gerade, wie er sagt, raubt. Denn die Eltern trennen sich früh, lassen zuerst den Jungen bei den Großeltern mütterlicherseits in Riga. Mit 7 Jahren wird er von der Mutter nach St. Petersburg geholt und, weil es nicht gut geht, zurückgebracht. 2 Jahre später entführt ihn der Vater nach Deutschland in wechselnde Städte, je nachdem, wo der Kapellmeister gerade dirigiert. In Hannover steckt ihn die 20-jährige Stiefmutter in ein Internat. Heinz ist 11 Jahre alt. 4 Jahre später folgt er wieder dem Ruf seiner Mutter nach Riga. Ich hatte so nach und nach 3 Väter bekommen und ebenso viele Mütter. Diese Vielzahl an Eltern ist darauf zurückzuführen, dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter jeweils 3-mal den Bund fürs Leben schlossen. Man reichte mich ständig herum und manchmal reichte es mir. Auf kuriose Weise vermehren sich damit auch die Großeltern, da nicht nur die getrennten Eltern, sondern auch die geschiedenen neuen Elternteile immer wieder heiraten. So bringt es Heinz Erhardt in den frühen 20er Jahren auf nicht weniger als 21 lebende Großelternteile. Sie waren so gut zu mir, dass es schon wieder schlecht war. Wenn ich, Gott behüte, nur einmal nieste, musste ich für eine Woche ins Bett und hustete ich gar für 2 Wochen. Erinnert sich Heinz Erhardt seiner Großeltern in Riga. Und wenn er sich überhaupt irgendwo zu Hause fühlt, dann bei ihnen. Großvater Paul Neltner besitzt ein gutgehendes Musikaliengeschäft. Der Enkel soll es einmal übernehmen. Darum bekommt Heinz auch schon mit 4 Jahren Klavierunterricht. Als 13-Jähriger dirigiert er ein Freiluftkonzert. Gespielt wird Haydns Kindersinfonie. In meiner Jugend habe ich hauptsächlich komponiert. Heute denkt man, mein Gott, was hast du da bloß verbrochen? Aber damals war es mir sehr ernst damit. Dass leicht das Ernste und schwer das Leichte zu machen ist, entdeckt er bald. Schwer und nicht ganz ungefährlich für den Schulorganisten Heinz Erhardt. Gelegentlich eines lettischen Staatsfeiertages, bei dem wir Deutschen, wir Baltendeutschen, begeistert mitmachen mussten, improvisierte ich beim Einzug der Schüler in die Aula mit beiden Händen eine ernste Weise, während ich unten mit dem Pedal kunstvoll verwoben ein Paradies am Meeresstrand von Paul Abraham, dessen Operette Blume von Hawaii ich tags zuvor in der lettischen Nationaloper gehört hatte, erklingen ließ. So sollte ich denn kurzerhand relegiert werden. Nur dank der Musikalität und des Humors meines Religionslehrers, der sich mit der Wucht seiner ganzen Persönlichkeit für mich einsetzte, durfte ich die Anstalt bis zum bitteren Ende auskosten. Ma, ma, ma. Oh, das Klavier ist verstimmt. Ja, aber worüber bloß? Ne? Nee, das ist ein schöner Flügel, wirklich. Also ich muss sagen, Sie hören jetzt ein melodramatisches Werk. Die Oase. Die Oase träumt im Schatten hoher Palmen, deren Wedel leise wippen, leise wippen, leise wippen. Genug gewippt, ne? Du irrst, wenn du sagst, es sei leicht, was Leichtes hinzuschreiben, was lustig, aber nicht zu seicht die Sorgen hilft vertreiben. Ein paar tote Menschenschädel, die schon bessere Zeiten hatten, liegen rum. Liegen rum, was soll er sonst machen? Ne? Leicht ist, ich bitte zu verzeihen, das sogenannte Ernste. Das braucht nicht angeboren zu sein, das kannst du bald, das lernst du. Heinz Erhard lernt alles Musikalische mit großem Fleiß und Vergnügen, zumal er früh Anerkennung findet. In Großvaters Geschäft hatten wir auch ein großes Harmonium. Das wurde für Festlichkeiten ausgeliehen. Und dann wurde ich immer mit ausgeliehen. In der Schulaula spielt er Orgel mit, wie er sagt, schwärmerischem Gemüt. Er sieht sich schon als einen berühmten Pianisten. Sein Großvater dagegen bestimmt ihn zum geschäftstüchtigen Musikalienhändler in Spee. Die zahlreichen sonstigen Eltern halten ihn für etwas ganz Besonderes. Seine Mitschüler ihn für einen spinnerten Außenseiter. Die Lehrer an wechselnden Schulen nennen ihn einmütig einen Versager, von dem nichts zu erwarten sei, außer zu befürchten. Spottverse nämlich. So einer kann nur tragisch enden. Oder komisch werden. Ich war Pausenschüler. Ich konnte ohne Pause Pause machen. In den Schulpausen habe ich meine Lehrer angedichtet und die Zettel versehentlich liegen gelassen. Das hat man mir übel genommen. Heinz fällt sang- und klanglos durchs Abitur. Unwiderruflich. In der Schule war kein Fortkommen. Also machte ich, dass ich fortkam. Dieses Mal nach Leipzig. Volontariat nennt sich die vom Großvater bezahlte Lehrstelle für Musikalienhandel. Heinz, 17 Jahre alt, zweigt Geld für Unterrichtsstunden am Konservatorium ab und Zeit, um unentgeltlich als Vortragskünstler auf sogenannten bunten Abenden aufzutreten, schüchtern und linkisch, mit Couplets, humoristischen Liedern und Versen. Seine Kompositionen klassischer Klaviermusik, die er bereits mit 16 Jahren zu schreiben beginnt, Etüden, Präludien, Humoresken, Masurken, Ländler, verbirgt er in der Schublade. Zeit seines Lebens. Rein zufällig findet Gero Erhard, einziger Sohn des großen Komikers, in dessen Nachlass mehr als 50 klassische Stücke, die Heinz Erhard zwischen 1925 und 1933 komponiert, aber nie aufgeführt hatte. Mit 16 Jahren schreibt Erhard dieses Prälude D-Dur. Julius Techel spielt es 70 Jahre später erstmals öffentlich. Das ist der andere Heinz Erhard, von dem sein Sohn sagt. Privat war mein Vater mehr ernst als komisch. Er war kein Mensch, der permanent irgendwelche Possen abzog. Die Erfüllung seines Traumes, Pianist zu werden, hätte sicher Sesshaftigkeit des Lernenden verlangt und eine beständig lenkende Hand und Selbstvertrauen, das in sicherer, dauerhafter Geborgenheit wächst. Nach 2 Jahren ist die Lehre und damit die Zeit finanzieller Sorglosigkeit vorbei. Paul Neltner ruft seinen Enkel zurück nach Riga. Mit 20 Jahren begann ich zu handeln. Und zwar mit Noten und Klavieren. Das lag nahe, das großväterliche Geschäft. Nur ein paar Minuten zu Fuß. Der Berufseinstieg macht ihm keinen Spaß. Für sein Publikum erfindet Heinz Erhard später eine amüsantere Version. Und jeder hat klein angefangen, ich als Piccolo, ich war Piccolo. Ich habe einer Dame Mayonnaise mal hier oben reingegossen, nicht? Und um das wieder gut zu machen, habe ich dann Löffel genommen und sie wieder rausgeholt, nicht? Aber die Dame hatte das nicht gern, nicht? Mit dem Löffel. Naja, und sehen Sie, und jetzt ist also die Sache, was ich jetzt war. 1929 stirbt der Großvater. Heinz soll nun das Geschäft übernehmen. Doch statt sich um den Verkauf von Klavieren zu kümmern, spielt er lieber darauf und singt dazu eigene Chansons und Schlager. So zickig, dass man das heute gar nicht mehr ertragen kann. Aber damals war es toll. Heinz Erhard krönt mit humoristischen Vorträgen Garten-, Vereins-, Jahres- und Jubiläumsfeiern der Deutschbalten in Riga. Der Kreis ist überschaubar. Überall sitzt dasselbe Publikum. Der, laut Presse, immer heitere Heinz muss sein Repertoire ständig erweitern. Das deutsche Schauspiel in Riga wird auf den 23-jährigen Erhard aufmerksam und bestellt bei dem jungen einheimischen Komponisten musikalische Untermalungen für Lustspiele und Schwänke. An einem Premierenabend weilt Vater Gustav Erhard, der verdiente Kapellmeister, gerade in Riga. Er greift selbst zum Taktstock, obwohl er die Musik seines Sohnes entsetzlich findet. Ein Jahr später aber kann der 24-Jährige den Vater mit einer Operette von seinem Talent überzeugen. Und sich selbst davon, dass Riga für ihn nun zu klein, Berlin aber für seine Kunst gerade groß genug sei. Beflügelt vom Erfolg, den er in Riga bereits auch als Schauspieler genießt, träumt der Provinzler nun vom großstädtischen Publikum, von tosendem Beifall in Riesensälen. Dieser Traum wird wahr, doch erst 20 Jahre später. Ich danke Ihnen einigermaßen. Sie hören jetzt auf Wunsch des Herrn Thurn, der diese Halle hierher gebaut hat. Ein kleines ernstes Werk, das Gewitter. Ich stass mich eben. Der Mond verbirgt sein bleiches Licht. Die Sterne am Himmel, sie funkeln nicht. Die Luft ist schwül. Im Herzen wird Im Herzen wird bang, der Uhu krächzt einen Totengesang. Da! Lichts aus schwarzer Nacht hervor, als wären geöffnet der Hölle Tor, als stemmen die Säulen des Erdbeers in Flammen, als stürze das ganze Weltall zusammen. Aus der Wolken, feuchtem Schoß, der Regen in Strömen. Sich ringsum ergoss, als wollten des Wassers wilde Gewalten das Land zum unendlichen Meere gestalten. Und wie es so stürmet und brandet und kracht, da. Tritt ein Mädchen hinaus in die Nacht und ruft in die tosenden Winde hinaus. Auch das ist ein Dreckwetter, da bleibe ich zu Hause. Berlin wird ein Reinfall ohnegleichen. Heinz Erhard flieht nach 3 glücklosen Monaten aus dieser brodelnden Stadt zurück nach Riga. Heiraten soll der Junge, meint die Familie, und das Musikaliengeschäft führen. Dann vergingen solche Flausen. Ich war ein harmloser Langweiler mit Hemmungen bis über die Hutschnur. Hemmungen hin, Hemmungen her. Immerhin schafft er es, im Fahrstuhl vom 1. bis zum 4. Stock von einer schönen Unbekannten zu erfahren, dass sie Gilda Zanetti heißt, als Tochter des italienischen Konsuls in St. Petersburg aufgewachsen ist, nun mit der verwitweten Mutter, einer Deutschen, in eben diesem Hause wohnt und beruflich einem Zahnarzt zur Hand geht. Sie ist dann das erste Mädchen, das nicht schimpft, wenn Heinz ihr beim Tanzen auf die Füße tritt. Sie spricht am liebsten Russisch, er Lettisch. In ihrer 46 Jahre währenden Ehe reden sie Deutsch miteinander. Ihre 4 Kinder, 3 Töchter und ein Sohn, wachsen in einer ausgesprochen harmonischen Familie auf. Gilda hütet Haus und Kinder, Heinz Erhard tourt rastlos von Bühne zu Bühne. Gemeinsame Stunden werden von allen in der Familie wie Kostbarkeiten gepflegt. Die Kinder vermissen oft ihren Vater, genießen aber auch seine Popularität. Werden sie in der Schule nach ihm gefragt, antworten sie: Vati ist auf Reisen und macht Dummheiten. Ein Nasshorn und ein Trockenhorn. spazierten durch die Wüste, da stolperte das Trockenhorn und das Nashorn sagte, siehste? Begonnen aber hat Heinz Erhards Karriere mit einem traurigen Gesicht. Am Anfang dieser Geschichte hadert der erfolglose Erhard mit seinem Schicksal. In seiner kleinen Familie, Tochter Grit wird 1936 geboren, regiert Schmalhans Küchenmeister. Der junge Vater weiß nicht, ob er den Lebensunterhalt als Dichter oder Musiker verdienen soll. Auf keinen Fall will er weiter Noten und Klaviere verkaufen. Da ermutigt ihn Gilda, seine Frau, das Glück noch einmal in Berlin zu versuchen. Nur ihr Zutrauen und seine ausweglose Situation können ihn dazu bewegen. So hört er sich in Sperlichs Berliner Künstleragentur sagen: Ich singe Chansons und begleite mich am Flügel. Verzagt und wissend, dass das viele können, die wie er in Berlin auf noch unausgepackten Koffern sitzen. Doch der unbekannte Provinzler Erhard hat Glück. Peter Igelhoff, einer der erfolgreichsten Kabarettisten jener Zeit, ist erkrankt und Sperlich, sein Agent, folglich in Nöten. Denn Igelhoff steht in Breslau unter Vertrag, im dort exklusivsten Haus der Kaiserkrone. Regnet es heut, ist es heut schön, das lässt mich ganz unberührt. Liebt mich mein Schatz, lässt er mich stehen, was mich das schon interessiert. Hab ich heut Geld, hab ich heut keins, schmeißt der Chef mich morgen raus. Das ist mir alles, ganz alles eins. Ich mach mir nichts draus. Mir ist alles Piepe, mir ist alles Schnurz. Schon aus dem Prinzipe, das Leben ist so kurz, so kurz. Mir ist alles Piepe, mir ist alles Schnurz. Mir ist alles ganz egal, drum singen wir jetzt noch einmal. Mir ist alles Piepe, mir ist alles Schnurz. Spärlich sind Vertragsstrafen nicht, wie hier Igelhoff singt, Piepe. Er schickt als Lückenbüßer den unbekannten Heinz Erhard nach Breslau. Protestschreie, Pfiffe, Buhrufe empfangen den Igelhoff-Ersatz, noch bevor er den ersten Ton gesungen, ein Begrüßungswort gesprochen hat. Erhard quält sich durchs Programm, bekommt kaum Applaus. Zutiefst enttäuscht meint er, am zweiten Abend gar nicht mehr auftreten zu können. Er verschläft, wird wachgerüttelt und stolpert verstört auf die Bühne. Die Zuschauer schütten sich aus vor Lachen. Er hat sein erstes Markenzeichen gefunden, die Masche mit dem traurigen Gesicht. Jetzt geht's los. Kennen Sie denn schon das Fräulein Mabel? Hm? Würden Sie sie sehen, wird's Ihnen able? Beine hat sie krumm, so wie ein Säbel. Meine süße kleine Freundin, Fräulein Mabel. Kennen Sie denn schon das Fräulein Mabel? Hä? Immer nimmt sie's Messer statt der Gabel. Trotzdem habe ich für sie ein Fable. Für die süße kleine Freundin, Fräulein Mabel. Manche gibt es, die mir heute dieses stille Glück nicht gönnen, nur deshalb, weil diese Leute sowas nicht verstehen können. Kennen Sie denn schon das Fräulein Mabel? Kennen Sie immer noch nicht? Sie bewohnt gleich nebenan ne Mabel. Lierte kleine Wohnung unterm Gable. Meine süße kleine Freundin, Fräulein Mabel. Manche gibt es, die mir heute dieses stille Glück nicht gönnen, nur deshalb, weil diese Leute sowas nicht verstehen können. Kennen Sie denn schon das Fräulein Mabel? Aber jetzt kennt ihr sie. Sie bewohnt gleich nebenan ne Mabel. Lierte kleine Wohnung unterm Gable. Meine süße kleine Freundin, Fräulein Mabel. Meine kleine, süße, süße kleine Mabel. Meine Mabel, süße Mabel, süße Mabel. Mabel, Mabel, Mabel. Die Kaiserkrone engagiert ihn gleich auf 3 Monate für fürstliche 12 Reichsmark pro Tag. Sein Fräulein Mabel, Text- und Musikeigenschöpfung, teils hilflos, teils schelmisch übermütig vorgetragen, bringt ihm den ersten großen Erfolg in der Fremde. Es waren charmante Sachen, aber ich brachte sie ganz trocken, fast böse. Da lachten die Leute. Heinz Erhard ist nun auch im Reichssender Breslau zu hören. Und am 9. Oktober 1938 glückt ihm endlich der Sprung auf eine Berliner Bühne, ins Kabarett der Komiker. Willi Schäffers, seit 1910 bekannt als Meister der leichten Muse, übernimmt 1938 das Kabarett der Komiker. Zu einer Zeit, in der die Nationalsozialisten, allen voran der Reichspropagandaminister Josef Goebbels, alle bekannten Kabaretts, die diesen Namen verdienen, längst verboten haben. Willi Schäffers vor 1933. Wenn ich wüsste, was der Adolf mit uns vorhat, wenn er erst die Macht am Brandenburger Tor hat, müssen wir dann alle braune Kragen tragen, darf dann niemand mehr das Wörtchen Nevich sagen, wird ein Vollbart unsere Heldenbrust bedecken, werden wir zum Gruß die dürren Arme recken. Rufen wir dem Adolf Heil oder auch das Gegenteil. Solche Texte sind 1938 auf der Bühne nicht mehr denkbar. Schäffers sagt sich los vom politischen Kabarett. So bleibt sein Haus geöffnet, immer mit einer Frist von Goebbels Gnaden, bis es 1944 zerbombt wird. Heinz Erhardt gefällt das lukullische Unterhaltungskabarett. Er will sich gar nicht politisch engagieren, weder in seinen jungen Jahren noch später. Ja. Oder ich wälze nicht schwere Probleme, ich spreche nicht über die Zeit. Ich weiß nicht, wohin ich dann käme, ich weiß nur, ich käme nicht weit. So, und nun so etwas Besinnlicheres, das große Los zum Beispiel. Wie man es auch dreht, wie man es auch nimmt, das Los ist uns vorausbestimmt. Wir wissen nicht, was kommt, was geht. Wie man es auch nimmt, wie man es auch dreht. Wie man es auch dreht und nimmt und zieht. Wir wissen nicht, was uns noch blüht. Das große Los blüht uns nicht oft. Wie man es auch dreht, nimmt, zieht und hofft. Nicht so schön, ne? Also. Heinz Erhardt, besinnlich? Das liegt ihm nicht. Im Leben ja, aber nicht auf der Bühne. Lachen machen will er die Menschen, sie ihre Sorgen vergessen lassen. Gelingt ihm das, freut er sich wie ein Kind. Oh, was sehe ich? Ein Hase, ein Hase. Er ist ebenso furchtsam wie schmackhaft. Weil er das weiß, ergreift er sein Panier. Der hat keine Lust, sich über seinen eigenen Haufen schießen zu lassen. Ne? Da, ein Reh, ein Reh. Ein Kontra. Nein, das ist lang. Nein. Entweder alle oder keiner. Aber jetzt sehen Sie. 2 Monate tritt Heinz Erhardt im Kabarett der Komiker auf. Dann vor 3000 Zuschauern in der Scala. Er kann unter 10 Gastspielangeboten gleichzeitig wählen, reist von Berlin aus nach Leipzig, Magdeburg, Nürnberg, von Erfolg zu Erfolg. Und nach einem Jahr Abwesenheit endlich wieder zu Frau und Kind nach Riga, wo er natürlich auch von seinem balten deutschen Publikum erwartet wird. Nach 20-stündiger Fahrt von Riga kommt er mit 1 Stunde Verspätung in Mannheim an. Müde, unrasiert, erkältet. Rein in den Frack und rauf auf die Bühne. Sitzen da doch glatt 4000 Menschen. Ich war damals wirklich schüchtern, blöde, wütend und vertrottelt. Aber die Masche stand. Wie ich sie am nächsten Tag rasiert und ausgeruht wiederholen wollte, ging es nicht mehr. Ich brauchte lange Zeit, um diese einzustudieren. Seine naive Manier, hilflos, freundlich, verbiestert, groteske Verse vorzutragen, sieht nicht nach harter Arbeit aus. Aber der blühende Blödsinn fällt Erhardt keineswegs zu. Er probt und testet die Wirkung genau, bis sein Unfug wie aus dem Ärmel geschüttelt ankommt. Doch selbst als alter Bühnenhase hat er noch Lampenfieber. 1956 in einer öffentlichen Veranstaltung des Hessischen Rundfunks. Urlaub im Urwald. Ich gehe im Urwald für mich hin. Wie schön, dass ich im Urwald bin. Man kann hier noch so lange wandern. Ein Urbaum steht neben dem anderen. Und an den Bäumen, Blatt für Blatt, hängt Urlaub. Noch nicht, da kommt doch noch was. Ich sag schon, wenn. Und an den Bäumen, Blatt für Blatt, hängt Urlaub. Schön, dass man ihn hat. Jetzt können Sie. Zurück ins Jahr 1938. Sein Höhenflug der vergangenen 7 Monate erlaubt ihm, sich Anfang 1939 mit der Familie im reichen Berliner Westen am Kurfürstendamm niederzulassen. Spaßvögel, die nichts weiter verbreiten wollen als gute Laune, sind den Nationalsozialisten willkommen. Doch wetzt einer seinen Schnabel nur flüchtig an der Diktatur, dann wird er, wie der politische Kabarettist Werner Fink, kaltgestellt durch KZ und Berufsverbot. Für Fink kommt 1938 in Willi Schäffers Kabarett der Komiker das Aus. Für Heinz Ehrhardt der Beginn einer großen Karriere. Der Waffenrock im Krieg aber bleibt beiden nicht erspart. Urkomisch sieht Ehrhardt in der Uniform aus. Seine Vorgesetzten erkennen, in der Rolle eines Besatzers wäre er auf jedem Kriegsschauplatz eine klassische Fehlbesetzung. Aber als Stimmungskanone bei der Kriegsmarine in Stralsund ist der Klavierhumorist unschlagbar und sogar als Nichtschwimmer verwendbar. Der musizierende Marinesoldat bekommt großzügig Urlaub und seine Frau Gilda bis 1944 2 weitere Töchter und einen Sohn. Sie flieht mit ihren 4 Kindern vor den Bombenangriffen aus Berlin. Unterschlupf findet sie 1945 auf dem Gut Rantzau bei Kiel in einem Schweinestall, während ihr Mann in der Wehrbetreuung jetzt statt der Unterhaltungsprogramme Sketche zur Vorbereitung auf die Gefangenschaft zu inszenieren hat. Er spielt Verhalten bei Gefangennahme. Als ihn die Engländer wirklich gefangen nehmen, kann er offensichtlich überzeugen. Sie lassen den einmalig komischen Kauz nicht nur nach einem halben Jahr frei, sondern als einen der ersten deutschen Ulk-Sendungen im Radio sprechen, im Hamburger Funkhaus des britisch kontrollierten Nordwestdeutschen Rundfunks. Ein Offizier sagt zu ihm: Sie sind der einzige Deutsche, über den wir lachen können, ohne dass wir ein Wort verstehen. Da, plötzlich kommen 2 Kamele, erst ein großes, schweren Schrittes. Und dann kleines, leichten Trittes. Sie benetzen ihre Kehle mit des Tümpels trüber Soße. Und dann enteilen die Kamele erst das Kleine, dann das Große. Hamburg gleicht einer Trümmerwüste. Das Einzige, was blüht, ist der Schwarzmarkt, abgesehen vom Unkraut in den Ruinen. Die Menschen haben Hunger und nichts zu lachen, wollen gerade deshalb etwas zum Lachen haben. In dieser Zeit ist Heinz Ehrhardts Kunst als Überlebensmittel wichtig. Im NWDR albert er mit dem Konferencier Willi Mayen in der Sendereihe »So was Dummes«. Im Südwestfunk reiht er sich unter die »Hörlieblinge«. Im Bayerischen Rundfunk mischt er im »Kabarett am Wochenend« mit. Und zurück in Hamburg meldet er sich mit »Da bin ich wieder« einer Ehrhardt-Sendung im NWDR. Er produziert eine Grotesk-Oper, einen Hörspielklamauk mit dem Titel 10-Pfennig-Oper. Ich nannte sie so, weil sie keine 3 Groschen wert ist. Bühnen, soweit noch vorhanden, ziehen ihn magisch an. Die Menschen strömen zu ihrem Alleinunterhalter am Klavier, bringen Kohlen mit ins Theater, um Vorstellungen überhaupt zu ermöglichen. Eher frieren sie zu Hause, als diesen Spaß zu versäumen. Heinz Ehrhardt reagiert in Sekundenschnelle auf Einwürfe aus dem Publikum, spielt Stegreiftheater, das die Zuschauer aus dem Häuschen bringt. Bei Schwenken auch die Mitspieler. Wir haben 7 bis 8 Wochen gebraucht, um überhaupt nur einigermaßen ernst zu bleiben. Erschwerniszulage stünde ihm zu, meint Ehrhardt, da er doch jeden Abend so viele Menschen auf den Arm nimmt. Und wie er das macht. Ein Beispiel. 1952 weiht der Intendant des Hessischen Rundfunks Eberhard Beckmann das Studio 2 ein. Das Unterhaltungsorchester Willy Berking spielt, Vico Toriani ist verpflichtet und als Höhepunkt des Programms zum krönenden Abschluss Heinz Ehrhardt. So ein Studio ist ein völlig selbstständiges und für sich lebendes Wesen. Es hat keine Berührung mit dem Haus. Der Boden, auf dem Sie sitzen, ist gefedert. Die Wände sind wie eine Schachtel in die anderen Wände gesteckt. Die Decke hängt an Drähten. Es gibt keine Fenster. Es atmet selber. Es hat seine eigene Entlüftung. Und es hat etwas, das mit einem gewöhnlichen Namen Akustik genannt wird und von dem wir meinen, es sei die Seele dieses schönen, für sich lebenden Wesens. Und wenn ein Studio fertig ist, dann gehen wir mit großem Zittern und Zagen in es hinein, denn wir wissen nicht genau, wie sich die Seele des Studios entwickelt hat. So, also, wir sagen aber auch Ei, weil wir uns hier in diesem Gebäude befinden, in diesem schönen Gebäude, in diesem seelenvollen Gebäude befinden, in diesem Haus voller Seele. Ja, und dieser Saal hier ist am vollsten heute. Als die ersten Töne hier erklangen und nun die Seele dieses Studios einstimmen sollte, die Seele, die nun bestimmt, mit welchem Charakter das herausgeht, was wir hier produzieren, da merkten wir, dass wir eine sehr eigenwillige Dame, eine Schönheit, die auf sich selber hielt, ins Leben gerufen hatte. Ja, und weil in ein schönes Haus auch schöne Menschen gehören, dieser halb und dester wegen, hat man mich hierher gestellt. Heinz Erhardt, immer auf Achse, fährt dreispännig. Er arbeitet für den Rundfunk, spielt Theater und sorgt in Unterhaltungsveranstaltungen, den bunten Abenden, für stürmische Heiterkeit in überfüllten Sälen. Ich bin ein Mädchen aus Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Haben Sie nicht, eine Braut für mich? Ja, ja, ja, wir haben verschiedenes da. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind. Schlager- und Humorparaden, in denen Erhardt mit Künstlern wie Lala Andersen, Bulli Bulan, der kleinen Conny Frohbös, mit Chris Howland, Vegetoriani, Helmut Zacharias und vielen anderen auftritt, sind Straßenfeger. Vor allem, seit man diese Shows auch im Fernsehen zeigt. Als Theaterschauspieler gastiert der unterwegs Mensch Erhardt auf Tourneen mit einem Schwank oft in 50 bis 70 Städten. In Lieber reich, aber glücklich, einem musikalischen Lustspiel, amüsiert Erhardt als Buchhalter Eduard Haselhuhn 35.000 Besucher, allein in seiner Wahlheimatstadt Hamburg. Und danach 3 Monate unzählige Zuschauer in 52 Städten. Die Presse schreibt, das Stück hieß Heinz Erhardt. Und nebenbei erscheint 1952 sein erstes Buch, Tierisch-Satirisches, dem später 4 weitere folgen. Aus seinen Werken etwas vorzutragen, nicht? Dann fasse man sich. Aber kurz, das ist das hüpfende Komma. Der springende Punkt. Nicht? Also, deswegen lese ich Ihnen jetzt einige 4-Zeiler vor. Ich kann sie ja auch alle auswendig, aber es macht sich immer besser, wenn es heißt, ein Dichter liest aus seinen Werken. Nicht? Also zum Beispiel: Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. Nee, das war nicht so gut. Das lassen wir morgen weg. Nee, also, das gilt nicht. Oder die Nase, wenngleich die Nas, ob spitz, ob platt, 2 Flügel, Nasenflügel hat, so hält sie doch nicht viel vom Fliegen. Nee, das Laufen scheint ihr mehr zu liegen. Die Rolle, die Heinz Erhardt zu Hause sträflich vernachlässigt, spielt er bravourös im Film, den ulkigen Familienpapa vom Dienst mit der Botschaft: Ich bin immer für euch da. Von Mitte der 50er Jahre bis 1971 ist Heinz Erhardt in 50 Filmrollen zu sehen. Oft als überforderter Vater, der, mehr schlecht als recht, das Familienzepter schwingt. Gutmütig, doch gelegentlich cholerisch, nie böse, oft unbeholfen, immer liebenswert. Mit Erhard schwappt eine Welle Familienhumor in den deutschen Film Die heile Wirtschaftswunderwelt suggeriert. Kleines Glück aus bescheidenem Wohlstand und bürgerlicher Ruhe. Die Titel sprechen für sich. Ich und meine Schwiegersöhne, Vater, Mutter und 9 Kinder, Witwer mit 5 Töchtern. Für seine Witwerrolle schreibt und komponiert er übrigens ein eigenes Wiegenlied. Mami ging heut ins Theater, man gibt Salome von Strauß. Deshalb blieb dein alter Vater ausnahmsweise mal zu Haus. Doch nun musst du schlafen gehen, denn das Männchen mit dem Sand habe ich bereits gesehen. Dreh dich doch um zur Wand. Schlafe ein, mein Schätzchen, und träum von einem Kätzchen, vom Püppchen bunten Steinchen. Schlaf ein, mein Kleinchen, schlaf nun ein, mein Bübchen, ein Engel geht durch Stübchen, ganz leis auf nackten Beinchen. Schlaf ein, mein Kleinchen. 4 Filme im Jahr sind keine Seltenheit. Immer die Radfahrer, so ein Millionär hat's schwer, der Haustyrann und natürlich die Autofahrer. Erhard Filme füllen Kinokassen. Fährt der alte Lord fort, fährt er nur im Ford fort, und die gute Missis gibt ihm ein paar Kiss. Erst ein Blick von mir, dann ein Blick von ihr. Folge an der Theke, je ein kleines Bier. Ach, wenn ich doch im Lotto mal 6 Richtge hätt, 6 Richtge hätt, 6 Richtge hätt, hätt ich bei meiner Süßen einen Stein im Brett, wenn ich im Lotto mal 6 Richtge hätt. Auch ohne Lottogewinn kann sich Heinz Erhard schon 1948 einen Volkswagen leisten. 6000 Kilometer fährt er in einem Monat. Seine Zeit ist knapper als das Geld, darum braucht er immer schnellere Autos. 1953 beginnt seine Mercedes-Phase, die er mit einem Coupé Gold krönt. Länger als 2 Jahre fährt er einen Wagen nie. Nur auf der Bühne gibt er vor, mit der Eisenbahn zu reisen. Als ich raufkam, fuhr ich natürlich mit der Eisenbahn, ne, obwohl ich eigentlich gar keinen Zug vertrage. Ja, ich hatte auch bald einen steifen Nacken, besonders an der Stelle, wo sonst mein Schalk sitzt. Und mir gegenüber saß ein Scheich. Ja, der hatte so einen Turban auf dem Kopf. Ich sagte, Allah. Sie fahren sicher nach Köln zum Karneval, was? Er sagte, nee, ich sehe immer so aus. Ich bin ein richtiger Scheich, ich bin der regierende Fürst von Hamudistan. Nun weiß ja jedes Kind, Hamudistan liegt zwischen Iran und Persien. Ah, wissen doch einige in Geometrie hier Bescheid. Also, ich sagte, entschuldigen Sie, Herr Scheich, aber eine Frage rein philosophischer Nuancierung. Herr Scheich, Sie haben doch sicher viele Frauen, was? Ja, sagt er, das läppert sich so zusammen. Nun wollte ich gerne meine Schulbildung an Mann bringen. Ich war immerhin 10 Jahre in der Sechster. Ja, ich habe dann geheiratet. Und ich sagte, die Lehrerin. Und ich sagte, also, ich sagte, Herr Scheich, wenn man viele Frauen hat, das nennt man doch polygam, ne? Ja, sagt er, im Gegensatz zu einer Frau, das nennt man monoton. In den 60er Jahren läuft der Workaholic auf vollen Touren. Doch je riesiger die Säle, in der Kieler Ostseehalle tritt Erhard vor 8000 Zuschauern auf, je größer die Erfolge, umso kleinlicher wacht er darüber, nur nichts zu verpassen. Mit dem Triumph wächst die Angst zu versagen. Er erlaubt sich keinen Urlaub mehr, fürchtet vergessen zu werden, lässt stattdessen die Familie auf Sommertourneen von Badeort zu Badeort nachreisen, gerät in Panik, als in der ersten Reihe 3 Plätze, obwohl verkauft, frei bleiben. Zwar sind 90% seiner Vorstellungen immer ausverkauft, aber er zweifelt, ob die Lacher noch so laut sind wie früher. Erhard steigert sich in einen Pünktlichkeitsfanatismus, der auch vor der Familie nicht Halt macht. Autofahrten tritt er Stunden früher an als nötig. Alles nur kein Risiko. Fernsehen ist gefährlich. Da sehen einen immer gleich viele Millionen und gehen dann nicht ins Theater, ins Kabarett, ins Kino, weil sie den Heinz Erhard und sein Repertoire ja kennen. Das Fernsehen hat sich vom Puschen zum Heimkino gemausert. 1962 kündet sich das ZDF an. Erhard wird nervös. Befürchtungen, er könne dort an seiner Masche scheitern, die Menschen würden sich schnell an ihm satt sehen, treiben ihn um. Er produziert Schallplatten. Die reizen ihn, da werden die Leute neugierig und kommen, um ihn zu sehen. Doch er begreift, am Fernsehen kommt er nicht vorbei. Ausweg scheint ihm die Flucht nach vorn. Er gründet eine eigene Produktionsfirma für Werbefilme, dreht auch für das Fernsehen 4 Filmkomödien, von denen nicht eine den erwünschten Erfolg bringt. Ernüchtert löst Erhard seine Firma wieder auf. Am liebsten möchte er das Fach wechseln. Opernregie ist sein Traum. Er fühlt sich neuerdings mitunter müde, das verunsichert ihn. Aber er verschweigt und ignoriert die Signale seines Körpers, gibt dem Drängen der Fernsehsender nach und stürzt sich geradezu ins TV-Geschäft. Tritt, wann immer gewünscht, vor die Kamera in Unterhaltungssendungen, Quizshows, Lustspielen. Er hetzt von Termin zu Termin, getrieben von einer Hassliebe zum unersättlichen Moloch Fernsehen. Ich arbeite fast pausenlos. Nicht, um Geld zu verdienen. Seltsamerweise denke ich oft gar nicht daran. Sondern weil ich arbeiten muss. Denn in keinem Beruf wird man so schnell vergessen wie in meinem. Also kann ich mir keinen Urlaub erlauben. Und vor allem, ich darf nicht krank werden. Er ist es bereits, schwer krank sogar. 5 Monate später überlebt er einen schweren Schlaganfall, aber die rechte Körperhälfte bleibt gelähmt. Als das passiert, im Dezember 1971, ist der sprachwitzelnde Humorist schon 1,5 Jahre im Voraus ausgebucht. Doch er kann nicht mehr sprechen und sich kaum noch bewegen. 7,5 Jahre hält dieses Martyrium an. Seine Frau Gilda sorgt, wie sie es immer tat, verständnis- und liebevoll für ihn. Freunde besuchen ihn in seinem Haus in Hamburg-Wellingsbüttel, doch miteinander plaudern ist nicht mehr möglich. Am 5. Juni 1979 stirbt Heinz Erhard. Seine Sorge, schnell vergessen zu werden, war unbegründet. Unter seiner Obhut kann noch heute jeder unbeschadet lauthals über sich selbst lachen. Das verbindet. Erhards Komik bleibt zeitlos, ohne den Anspruch, politisch zu wirken. Ein Kabarettist im heutigen Satireverständnis ist er sicher nicht. Er der Urvater von Comedy-Jüngern unserer Spaßgesellschaft. Es hat ihn selbst irritiert, sich in keiner Tradition zu finden. Heinz Erhard, der Einzelgänger mit sensationellem Erfolg. Ich kann es selbst kaum fassen, mit meinem Durchschnittsgesicht. Würden sämtliche Berge der ganzen Welt zusammengetragen und übereinander gestellt und wäre zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefs, und stürzte dann unter Donnern und Blitzen der Berg in dieses Meer. Das wird spritzen. Oh, wär ich der Kästner Erich. Auch wäre ich gern Christian Morgenstern. Und hätte ich nur einen Satz vom Ringelnatz. Doch nichts davon. Zu aller Not habe ich auch nichts von Eugen Roth. Drum bleibe ich, wenn es mir auch schwer ward, nur der Heinz Erhard. Sie hörten Heinz Erhard, ein Porträt von Karin Köbernick. Es sprachen Eva Gerg und Helge Heinold. Regie hatte Helge Heinold. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2001.